Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und ward bei seinen Vätern in der Stadt Davids begraben. Und sein Sohn Jehoram ward König an seiner Stadt. Derselbe hatte Brüder, die Söhne Josaphats, Asaja, Jehiel, Sechajahu, Asajahu, Michael und Sephatjahu, diese alle waren Söhne Josaphats, des Königs von Israel. Und ihr Vater hatte ihnen große Geschenke gemacht an Silber und Gold und Kleinodien nebst befestigten Städten in Juda, aber die Königswürde verlieh er Jehoram, denn dieser war der Erstgeborene. Als nun Jehoram zur Herrschaft über das Reich seines Vaters gelangt war und sich befestigt hatte, ließ er seine sämtlichen Brüder, sowie etliche von den obersten Beamten Israels niedermetzeln. 32 Jahre war Jehoram alt, als er König ward, und 8 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und er wandelte auf dem Wege der Könige von Israel, wie die vom Hause Ahabs taten, denn er hatte die Tochter Ahabs zum Weibe. Also sät er, was Jahwe missfiel. Aber Jahwe wollte das Haus Davids nicht verderben, um der feierlichen Zusage willen, die er David gegeben, und gemäß dem, was er verheißen hatte, dass er ihm und seinen Nachkommen allezeit eine Leuchte verleihen wolle. Unter seiner Regierung machten sich die Edomiter von der Obergewalt Judas los und setzten einen König über sich. Da zog Jehoram mit seinen Obersten und mit sämtlichen Streitwagen hinüber. Da erhob er sich des Nachts und schlug die Edomiter, die ihn umzingelt hielten, sowie die Obersten über die Streitwagen. So wurden die Edomiter von der Obergewalt Judas abtrünnig bis auf den heutigen Tag. Damals machte sich um dieselbe Zeit auch Libna von seiner Obergewalt los, weil er von Jahwe, dem Gotte seiner Väter, abgefallen war. Auch er errichtete Opferhöhen in den Städten Judas, verführte die Bewohner Jerusalems zur Abgötterei und machte Juda abwendig. Da gelangte an ihn ein Schreiben vom Propheten Elia des Inhalts, so spricht Jahwe, der Gott deines Ahnherrn Davids, dafür, dass du nicht in den Wegen deines Vaters Josaphat und in den Wegen Asas, des Königs von Juda, gewandelt hast, vielmehr in der Weise der Könige von Israel wandeltest und Juda und die Bewohner Jerusalems zur Abgötterei verführtest, so wie das Haus Ahabs zur Abgötterei verführte, überdies auch deine Brüder, die Glieder deiner Familie, die besser waren, als du, ermorden ließest. Wird Jahwe einen gewaltigen Schlag gegen dein Volk, deine Söhne und Frauen und deine gesamte Habe führen. Du selbst aber wirst in schweres sich tun, in eine Krankheit der Eingeweide, verfallen, so dass über Jahr und Tag infolge der Krankheit deine Eingeweide heraustreten werden. Und Jahwe erregte wieder Jehoram die Wut der Philister und der Araber, die neben den Kuschiten wohnen, dass sie gegen Juda anrückten, es eroberten und die gesamte Fahrhabe, die sich im Palaste des Königs vorfand, dazu auch seine Söhne und Frauen als Beute hinwegführten. Es blieb ihm kein Sohn, außer Joachas, der jüngste von seinen Söhnen. Nach alledem aber strafte ihn Jahwe mit einer unheilbaren Krankheit seiner Eingeweide. Und über Jahr und Tag, und zwar um die Zeit, wo das Ende zweier Jahre ablief, traten ihm infolge seiner Krankheit die Eingeweide heraus, und er starb unter bösen Schmerzen. Sein Volk aber veranstaltete ihm keinen Brand, wie dies bei seinen Vätern geschehen war. 32 Jahre war er alt, als er König wurde, und 8 Jahre regierte er zu Jerusalem. Er fuhr dahin, ohne dass ihn jemand zurückgewünscht hätte, und man begrub ihn in der Stadt Davids, doch nicht in den Gräbern der Könige.